Was ist Arbeit? Weiß doch jener. Ist doch. Wie kann man die Frage überhaupt stellen? Also, das Gabler Wirtschaftslexikon zum Beispiel sagt, und das ist das führende Wirtschaftslexikon in der Volkswirtschaftslehre, Arbeit sei zielgerichtete, soziale, planmäßige und bewusste körperliche und geistige Tätigkeit. Aber das meint ja nicht nur das Gabler Wirtschaftslexikon, das meint auch so der Alltagsverstand. Wikipedia sagt, Arbeit, das sind alle Prozesse der bewussten, schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und der Gesellschaft. Aber was bleibt da eigentlich noch übrig, ne? Außer vielleicht schlafen und essen, vielleicht. Alles andere ist Arbeit. Also irgendwie ist das gängige Verständnis, Arbeit sei sowas wie Menschsein. Also so wie wir atmen müssen, so müssen wir halt arbeiten. Das ist Natur. Und genau das möchte ich hinterfragen. Weil dieses Verständnis von Arbeit gab es lange, lange zum allergrößten Teil der Menschheitsgeschichte überhaupt nicht, sondern es gab vollkommen andere Vorstellungen dazu. Und dieses Verständnis von Arbeit, das uns heute als die Natur und vollkommen unhinterfragbar erscheint, ist in historisch sehr kurzer Zeit überhaupt erst gewachsen. Also interessant ist schon mal, wenn man den Wortstamm betrachtet in verschiedenen Sprachen, woher kommt das Wort Arbeit eigentlich? Also im Altgriechischen Ponein, arbeiten, das kommt von Ponos, die Mühe, die Last. Im alten Volkslatein hieß tripalare, quälen, pfählen. Das ist die französisch Travail, spanisch Trabajo, das ist der Wortstamm. Pfählen, quälen. Im Germanischen ist Arba der Knecht. Das russische Rabota kommt von Rab, der Sklave, und man könnte es noch fortführen. Also schon allein das ist mal interessant, woher dieses Wort eigentlich so kommt, und zwar in ganz verschiedenen Sprachen. So, wenn wir mal angucken, wie das in der frühen Antike die Menschen eigentlich gedacht haben über Arbeit, also die ersten schriftlichen Zeugnisse, die wir so haben, Homer mit der Ilias, mit der Odyssee, Hesiod, der erste Geschichtsschreiber, ja, da ist der Müßiggang, das Nicht-Arbeiten-Müssen, ist das erstrebenswerte Ziel überhaupt. Menschen, die frei sind, die sich entwickeln, die pflegen Müßiggang. Das ist das Größte, was der Mensch erstreben soll. Und interessant ist, dass in dieser antiken Sklavenhaltergesellschaft die Sklaven nicht ganz unten stehen in der sozialen Hierarchie, sondern es gibt noch jemand, der steht noch unter den Sklaven. Vom Ansehen her in der Sozialhierarchie. Und das sind die Tagelöhner. Die Tagelöhner, die sind sozusagen ganz unten und am wenigsten angesehen. Warum? Weil der Sklave ist ja immerhin noch Teil eines Haushalts, also eines Gefüges. Oikos, der Haushalt, daher kommt dann auch die Ökonomie, das Haushalten, das Wirtschaften. Der Sklave ist Teil eines Gefüges und hat da seinen festen Platz. Während der Tagelöhner überhaupt nichts hat, überhaupt nirgendwo verankert ist, sondern in der extremen Lage ist, dass er sich verkaufen muss. Wenn er leben will, wenn er heute was essen will, irgendwo schlafen will, muss er sich verkaufen, weil er überhaupt nichts hat. Der Tagelöhner ist verachteter als der Sklave. Der ist ganz unten. Also die größte Verachtung in der Antike genießen diejenigen Tätigkeiten, in denen sich der Zwang zur Beschaffung des Lebensunterhalts widerspiegelt. Das kann man in verschiedenen Quellen ganz deutlich sehen. Also in moderner Sprache übersetzt, in der Antike hatte man die Vorstellung, Hauptsache Arbeit? Nee, danke, es gibt Besseres im Leben. Es gibt Erstrebenswerteres im Leben. Auch später, das war jetzt die frühe Antike, auch später verfestigt sich das, wenn wir zum Beispiel bei Xenophon lesen, gerade die sogenannten handwerklichen Berufe sind verrufen und werden aus gutem Grund in den Städten besonders verachtet. Sie schädigen nämlich die Körper der Arbeiter und Aufseher, indem sie diese zwingen zu sitzen und unter einem Dach zu arbeiten. Manche nötigen sie sogar dazu, den ganzen Tag vor dem Feuer zuzubringen. Und meint gerade, die hätten eine Broschüre des DGB zur Humanisierung der Arbeitswelt gelesen. Auch gewähren die sogenannten handwerklichen Berufe die geringste freie Zeit, sich noch um Freunde oder die Stadt zu kümmern. Also wer arbeiten muss, der kann sich sozial nicht mehr vernetzen, engagieren. Aristoteles: die Tugend des Bürgers ist das, was anzustreben ist. Und was ist nun, wem ist nun die Tugend zuzuschreiben? Nicht dem, der bloß ein freier Mann ist, sondern nur denen, die von dem Erwerb des notwendigen Lebensunterhalts befreit sind. Denn unmöglich kann, wer das Leben eines Banausen oder Tagelöhners führt, sich den Werken der Tugend üben. Und wenn er also von seiner Idealvorstellung redet, die am besten verwaltete Polis, die am besten verwaltete Stadt, deren Bürger gerecht sind, das ist ja so das antike Ideal, ganz besonders bei Aristoteles, dann sagt er, in dieser idealen Stadt dürfen die Bürger weder das Leben von Handwerkern noch von Kaufleuten führen, denn ein solches Leben ist unedel und widerspricht der Tugend. Also in der Antike ganz klar, das Denken setzt sich auch in Rom dann fort, das gesellschaftliche Bewusstsein. Entweder man kann ein freies und soziales Wesen sein oder man muss arbeiten. Die Frage damals schon, und die Folie wird zwei, dreimal kommen im Laufe des Abends: Empfinden wir die Arbeit eigentlich als Zwang oder finden wir uns damit ab? Sind wir der Meinung, es kann überhaupt nicht anders gehen, es war nie anders, es wird nie anders sein, oder suchen wir einen Weg in die Freiheit? In der Antike wurde es anders beantwortet als heute. Und noch eine sehr interessante Stelle beim Aristoteles, die uns später nochmal begegnen wird. Denn freilich, wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen könnte, wenn also auch das Weberschiff, der Teil im Webstuhl, von selber webte und der Zitterschlägel von selber spielte, dann brauchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Andere übersetzen die Stelle mit, dann bräuchten wir keine Sklaven mehr. Das ist so ein Traum. Ja? Es gibt diesen uralten Traum, und das ist eigentlich die erste, das ist 2500 Jahre alt, das ist das erste überlieferte schriftliche Dokument von einem uralten Traum der Menschheit, nämlich den Zwang zur Arbeit zu entfliehen. Und Epikur, der Philosoph, mit dem die christliche Kirche übrigens überhaupt nichts anfangen konnte, Plato, Aristoteles, haben sie irgendwann dann eingebaut, aber mit Epikur kann man bis heute nichts anfangen. Epikur sagt, ein von Arbeit geplagter Gott ist unvorstellbar. Ja, er sagt das. Worauf kommt es im Leben an? Auf die Maximierung der Lust und auf die Minimierung des Leids. Und Epikureer war bis ins 19. Jahrhundert zum Teil heute noch ein Schimpfwort. Ein Schimpfwort. Einer, der sozusagen seiner Lust lebt und nicht die Pflichten und Mühen auf sich nehmen will. Ein von Arbeit geplagter Gott ist unvorstellbar. Was ein Gegensatz dazu. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das sagt Paulus, der Begründer des Christentums. Und diese Sicht setzt sich im Laufe der Entwicklung der europäischen Geschichte zunehmend durch. Mit Konsequenzen, über die wir reden werden. Also Benediktinerorden wird gegründet, da gibt es schon die zwei Säulen, ora et labora, bete und arbeite. Das Ziel ist der Weg zu Gott, und da gibt es zwei Säulen und die sind gleichgewichtig. Man muss beten und man muss arbeiten. Man sieht schon, dass die Arbeit einen ganz anderen Stellenwert hat. Die mittelalterliche Ständeordnung, die jahrhundertelang funktioniert hat, eine stabile, statische Gesellschaft, die lange nicht aus dem Lot kam, hatte drei Säulen. Beten, kämpfen, arbeiten. Also die Mönche, der Klerus, das Rittertum und die Landbevölkerung, die gearbeitet hat. Also ganz klar, Arbeit hat da seinen großen Platz in dieser Gesellschaft. Die Reformation, jetzt wieder etwas weiter in der Geschichte, die ja schon eine Reaktion ist auch auf ganz neue Entwicklungen. Was ist passiert? Amerika wurde in Anführungszeichen entdeckt. Es beginnt ein riesiger Handel mit Gold, mit Waren weltweit. Es entwickelt sich ein früher Kapitalismus. Und das spiegelt sich auch in der Reformation wieder. Also bei Luther ist dann der Bezug auf die Arbeit noch viel intensiver als vorher noch bei zum Beispiel bei den Benediktinern. Der Mensch ist zum Arbeiten geboren wie der Vogel zum Fliegen. Das heißt, es gibt überhaupt nichts anderes. Der Mensch ist eben nur mal zur Arbeit. Also so. Ja. Müßiggang ist Sünde wider Gottes Gebot. Zum anderen sündigst du auch gegen deinen Nächsten. Also arbeiten, arbeiten, arbeiten, alles andere ist Sünde. Das ist die Reformation. Und das ist natürlich ein Denken, das den sich entwickelnden Kapitalismus weiter befördert, weiter beflügelt. Weil das ist genau das, was der sich entwickelnde Kapitalismus braucht. Wer waren übrigens die ersten modernen Lohnarbeiter? Wo man wirklich den Begriff Lohnarbeiter schon verwenden kann? Das waren die Soldaten. Schon in dem Wort ist schon der Sold drin, das sind die Löhner, das waren die Soldaten. Mit diesem sich entwickelnden Frühkapitalismus und dem Handel und dann auch den Kämpfen der Mächte gegeneinander, Spanien und, brauchte man stehende Heere, brauchte man bisher in der Geschichte nie gesehene große Armeen und die musste man irgendwie unterhalten, diese Soldaten, und die erhielten Sold. Das ist auch die Zeit, in der die Geldmenge ganz stark und die Bedeutung des Geldes ganz stark explodiert, weil die absoluten Fürsten Geld brauchen ohne Enden, um ihre Soldaten bezahlen zu können. Man kann die Geschichte der Neuzeit auch lesen als eine Geschichte des Siegeszugs der Uhr. Also während eben so im 13. Jahrhundert, insbesondere in Norditalien, wo die ersten frühkapitalistischen Handelsstädte sich gründen, die ersten Banken entstehen, dann die Turmuhr, zuerst auf den Kirchen, aber sehr schnell in den frühkapitalistischen Zentren, auch auf den Rathäusern, in Konkurrenz zur Kirche, die Turmuhren entstehen, wo man dann, es reicht nicht mehr einfach nur zu wissen, es ist morgen Mittag, Abend, sondern so irgendwie zu wissen, es sei jetzt eins oder es sei drei, das ist schon gar nicht mehr so uninteressant für den Ablauf im Leben. Im 16. Jahrhundert dann ein Riesenschritt, die Taschenuhr. Hähnlein in Nürnberg erfindet die Taschenuhr, das Nürnberger Ei, so ein Ding. Das heißt, der Kaufmann kann das sozusagen in der Tasche haben und er ist nicht mehr darauf angewiesen, irgendwo eine Turmuhr zu sehen. Und wenn er in der Kutsche sitzt und auf seine Taschenuhr guckt, dann denkt er, oh, es ist 16:30, jetzt muss ich dem Kutscher mal sagen, er soll schneller fahren, weil ich verpasse sonst meinen Termin, wo ich ein neues Geschäft einfädeln will. Im 18. Jahrhundert dann, da beginnt der Siegeszug eines der schlimmsten Folterinstrumente, die sich die Menschheit überhaupt ausgedacht hat, ja, nämlich des Weckers. Ja, des Weckers. So was gab es früher fast nicht. Ja. Es gab sowas mal in der Antike, auch bei Soldaten, also wenn es um Krieg führen ging, dass man nicht verschlafen hat, wenn der Gegner kommt. Aber man sieht schon, auch das ist eine sehr unsympathische Sache. Und jetzt im 18. Jahrhundert fängt der Wecker an, seinen Siegeszug zu führen. Im 19. Jahrhundert, das ist dann die Zeit, wo die Wohnzimmer, also es gibt zunehmend überhaupt keinen Bereich des Lebens mehr, der nicht vertaktet ist. Tick, tack, tack, die Wohnzimmeruhr, dein ganzes Leben, tick, tack, ja, setzt sich durch. Und im 20. Jahrhundert dann die Armbanduhr und Smartphone und so weiter und so weiter. Und man kann tatsächlich sagen, dass wir in diesen Jahrhunderten eine ganz schöne Diktatur aufgebaut haben. Und heute rennen wir nach Minuten und Sekunden. So kann man die Geschichte der Moderne auch lesen. Dann wird die Moderne natürlich zunehmend auch versucht, theoretisch zu erfassen, was ist politische Ökonomie, die Wissenschaft von der politischen Ökonomie entsteht, was ist das überhaupt, dieser Kapitalismus. Und der erste große Denker, eigentlich der Begründer der Nationalökonomie, der Adam Smith, sagt dann, ja, die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums, und er vertritt die Meinung, die alle Liberalen bis heute auch noch vertreten, dass diese Wirtschaft, die auf Arbeit und immer mehr Arbeit und immer effektivere Arbeit beruht, dass die Voraussetzungen schafft für den Reichtum der Nationen und den Reichtum aller Menschen. Das Einzige, was gewährleistet sein muss, ist, es muss eine ordentliche und richtige Politik gemacht werden. Und dann, das ist so die Vorstellung, die des Liberalismus bis heute. Aber schon klar, die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums. Wobei diese Arbeit historisch in die Menschen hineingeprügelt werden musste in der Zeit. Das war nämlich überhaupt nicht so, dass die Menschen einfach sagen, hurra, jetzt gehe ich in die Fabrik arbeiten. Nie konnte ich mir in meinem Leben was Schöneres vorstellen. Ganz im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. In diese Zeit fallen die Zucht- und Arbeitshäuser. Den Menschen beiderlei Geschlechts wird auf übelste Art eingeprügelt, dass sie zu arbeiten haben und dass sie nicht sozusagen von der Hand in den Mund zu leben haben. Es gibt Berichte, wo Menschen in eine Grube gestellt werden, angekettet werden und die Grube wird mit Wasser, die läuft mit Wasser voll und sie haben nur die Chance zu überleben, denn sie sind angekettet, indem sie stundenlang nur Wasser schaffen, Wasser schaffen, Wasser schaffen. So wurde Menschen eingeprügelt, dass man arbeiten muss. Übrigens auch eingeprügelt dadurch, dass ganz am Anfang in England mit dem sich entwickelnden Kapitalismus waren die Löhne noch relativ hoch. Was macht ein vernünftiger Mensch, der in die Fabrik geht und nach zwei Tagen genug hat für die Woche? Ah, der geht doch nicht mehr arbeiten die nächsten fünf Tage. Das musste alles reingeprügelt werden. Und wie hat man das reingeprügelt? Indem die Löhne so gesenkt wurden, dass er länger arbeiten muss und noch weiter gesenkt wurden, dass die Frauen und die Kinder auch noch arbeiten mussten. So hat man den Arbeitswahn in die Menschen hinein geprügelt. Da haben wir noch so eine schöne Tretmühle. Also der Begriff Zucht- und Arbeitshäuser, Zuchthäuser, Arbeitshäuser, entsteht mit dem sich entwickelnden Kapitalismus überhaupt erst. Und Meyers Konversationslexikon von 1888 definiert die, ganz schön, weil die Älteren haben es noch mitgekriegt, also ich habe es noch mitgekriegt, dass es früher noch Zuchthäuser, ich glaube, die sind in den 70er Jahren in Westdeutschland überhaupt erst abgeschafft worden. Also Anstalten, in welchen die Zwangsarbeit als Mittel der Bestrafung dient und welche neben der Bestrafung zugleich die sittliche Besserung der Sträflinge erzielen wollen. Also durch Strafe, durch Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten werden Menschen sittlich besser. Oder Zwangsarbeitshäuser für hartnäckige Bettler und gemeinschädliche Müßiggänger. Müßiggänger sind gemeinschädlich, in welchen diese durch Zwang zum Fleiß angehalten werden. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Paulus. Und die Arbeiterbewegung. Das ist schon die Bewegung derjenigen, in die diese Arbeit hineingeprügelt wurde mit Erfolg. Die können sich überhaupt nicht mehr vorstellen, was anderes, sondern die wollen nur noch, dass sie sozusagen in der Welt der Arbeit einigermaßen ordentlich leben und überleben können. Und die Arbeiterbewegung glorifiziert die Arbeit nun über alles. Ja, es gibt gerade wenn man im 19. Jahrhundert, wo diese ganzen Bilder, die Arbeit als Göttin, die Arbeit wird verehrt, es wird sozusagen hypostasiert, richtig religiös und göttlich. Man hat es vollkommen, diesen Zwang, der in einen hineingeprügelt wurde, vollkommen verinnerlicht und vertritt das jetzt. Also auf der Theorieebene bringt dann Friedrich Engels das sozusagen als Gipfel zum Ausdruck in seiner Schrift, der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, indem er sagt, die Arbeit ist die erste Grundbedingung alles menschlichen Lebens. Sie hat den Menschen selbst geschaffen. Also kein Unterschied auch in der Arbeiterbewegung zu diesem Kapitalismus. Zur Ehre der Arbeiterbewegung muss man sagen, es gab auch Dissidenten, zum Beispiel Paul Lafargue. Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder, in denen die kapitalistische Zivilisation herrscht. Eine Sucht, die das in der modernen Gesellschaft herrschende Einzel- und Massenelend zur Folge hat. Es ist dies die Liebe zur Arbeit, die rasende bis zur Erschöpfung der Individuen und ihrer Nachkommenschaft gehende Arbeitssucht. Zur Schande der Arbeiterbewegung muss man sagen, die haben sich halt nicht durchgesetzt, die Dissidenten. So. Und das sind auch Freunde der Arbeit, das waren die Nazis. Der Nationalsozialismus hat ganz, ganz stark auf der Verherrlichung der guten und ehrlichen Arbeit gelebt. Das ist ein Plakat der NSDAP aus den 20er Jahren, Wahlkampfplakat, Arbeiter der Stern und der Faust wählt den Frontsoldaten Hitler. Und das Gegenbild im Nationalsozialismus gegen die gute, ehrliche Arbeit, das ist das. Das ist die hinterhältige Raffgier. Dazu empfehle ich, den Film Jutsis zu sehen von 1940, den man auch auf YouTube sich angucken kann. Da wird genau damit gespielt. Dieser Film lebt vom Gegensatz zwischen der ehrlichen deutschen Arbeit, man sieht hier richtig, die sind betrogen, ja, und der jüdischen Raffgier. Am Schluss wird der Jude hängen, am Schluss des Filmes, und das Volk steht um und ist zutiefst zufrieden, weil genau das wollen sie. Ein Text aus dieser Zeit: In Deutschland ist seit 1933 Arbeit eine Ehre. Der Arbeitsvertrag ist dadurch in ein gegenseitiges Treue- und Fürsorgeverhältnis umgewandelt und das Arbeitsverhältnis auf eine völlig neue Grundlage gestellt worden. Die Arbeit ist Dienst, nicht mehr Ware, Ehre, nicht mehr Fron. Die Wertung des Menschen nach seiner Arbeit, nach seiner Einstellung gegenüber dem Volksganzen ist heute so selbstverständlich geworden. Also nationalsozialistische Ideologie ohne Bezug auf die Arbeit überhaupt nicht vorstellbar. Das hat ein gewisser Anton Zischka im Jahr 1941 veröffentlicht: Sieg der Arbeit, Geschichte des 5000-jährigen Kampfes gegen Unwissenheit und Sklaverei. Der ist nach einem erfüllten Leben dann irgendwann Anfang der 90er Jahre gestorben. Dieses Plakat habe ich gefunden im Netz und ich habe nicht gefunden, von wem es ist. Arbeit, der Schutz gegen Anarchie. Von wem könnte das sein? Von den Kommunisten, von den Sozialdemokraten, von den Nazis, von irgendwelchen Bürgerlichen? Ist es nicht bezeichnend, dass man gar nicht... Klar, es kommt aus den 20er Jahren, man sieht es. Aber aus welcher Ecke kommt es? Es ist nicht so einfach. Ja? Es zieht sich offenbar diese Vorstellung von der tollen Arbeit durch die ganze Gesellschaft, von links nach rechts, über die vermeintliche Mitte. Und dieses Plakat: In Zeiten wie diesen kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz. Hätte man vielleicht eher DGB, IG Metall gedacht, SPD oder wer auch immer, CDU. Ja, auch da nicht so der Unterschied. Ja, es ist sozusagen Konsens irgendwie, Arbeit. Und wenn man dann nun endlich einen Arbeitsplatz hat, was macht man dann? Überstunden ohne Ende, Arbeiten ohne Ende. Das hier stand kürzlich in der Zeit. 259 Millionen Stunden arbeiten die Deutschen jährlich im Urlaub. Im Urlaub. Ja. Also hochgerechnet nach dieser Untersuchung verbringt jeder Deutsche 1,4 Stunden pro Urlaubstag für die Firma. Ja. Die Nachrichten kann man überall lesen. Lang, haben eigentlich überhaupt keinen Neuigkeitswert, weiß jeder vor allem, der den Arbeitsprozess des Arbeitslebens auch kennt. Burnout, Arbeit macht krank, nichts geht mehr, wenn der Druck im Job zu groß wird. Angestellte sich ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen fühlen, unter Angstzuständen leiden, nicht mehr schlafen können, weniger leistungsfähig sind, folgt meist die Diagnose Burnout-Syndrom. Krank durch Arbeit, Mehrheit der Deutschen klagt über Stress im Job, herzkrank durch Überstunden. Krank durch zu viel Arbeit. Deutsche machen immer mehr unbezahlte Überstunden. Frust bei der Arbeit. Jeder Zweite ist unzufrieden mit seinem Job. Null Bock auf Job. Die Zahlen sind erschreckend. Fast 87% der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Job. Hassfigur Nummer 1, der eigene Chef. Und ich habe öfter auch was aus der Welt. Sie werden merken, ich zitiere oft die Welt. Und zwar deswegen, weil die Welt weit, weit von jedem Verdacht ist, irgendwie ein Kampforgan des Antikapitalismus zu sein. Ja, und deswegen ist es spannend, gerade aus der Ecke immer wieder Zitate zu finden. Da ist also auch von Welt Online: Die ständige Erreichbarkeit macht Mitarbeiter krank. Angestellte müssen heute allzeit bereit und ständig greifbar sein. Ihr Arbeitspensum wird dadurch immer größer. Das hat Auswirkungen auf die Gesundheit, haben die Krankenkassen festgestellt. 2/3 der Befragten leisten danach regelmäßig Überstunden. Von einem 1/5 der Befragten wird erwartet, dass sie auch im Privatleben für dienstliche Angelegenheiten zur Verfügung stehen. Der Spiegel: Fehlzeiten wegen psychischer Belastung steigen stark. Stress führt zu immer höheren Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Die Ausfälle wegen psychischer Probleme haben sich seit 2001 fast verdoppelt. Das ist vom August diesen Jahres die Meldung. Immer mehr Bürger suchen Zweitjob für die Freizeit. Viele Dazuverdiener treiben nicht nur der Wunsch nach dem neuesten Fernseher oder teuren Sneakers. Es ist die Notwendigkeit, die Kosten des Alltags besser bewältigen zu können. Es steige die Zahl der Menschen, die in ihrer Freizeit zusätzlich arbeiten müssten. Und dieser Anteil wird nach der Prognose weiter steigen. Ältere Arbeitnehmer, raus aus der Mühle. Die wollen alle möglichst schnell raus. Aber auch junge und Gebildete wollen früher in Rente gehen. Arbeiten bis 65, für die meisten Deutschen unvorstellbar. Altersteilzeit beliebt, aber nicht zukunftsgerecht. Raus aus der Mühle. Die Leute wollen raus aus der Mühle. Aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig Neues ausprobieren. Viele Deutsche träumen davon, knapp 40%, um genauer zu sein. Das ist eine Umfrage, die ist ein halbes Jahr alt. Und da wurden die Leute gefragt, wann würden sie denn gerne in Rente gehen? Und es sind genau 2%, die länger als bis 65 arbeiten wollen. Genau 2%. Ein gutes Viertel will sogar noch unter 59 aufhören zu arbeiten. Das ist die Realität. Und was kriegen die Leute? Die Rente mit 67, die Rente mit 70, die Rente mit 75 ist kein Geheimnis. Das wird alles, kann man nachlesen, über das wird alles schon geredet. Ja? Über das wird alles schon geredet. Und es ist überhaupt kein Geheimnis, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass Leute, die heute 30 sind, ja, nie und nimmer irgendwas an Rente werden sehen. Ja? Das weiß eigentlich im Grunde jeder. Aber es schreit alles nach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und es schreit auch alles nach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nicht, weil die Leute verrückt sind, sondern weil es überhaupt nicht anders geht. Also hier die IG Metall oder Verdi oder wer auch immer, die Schleckerfrauen, hier öffentlicher Dienst. Wir wollen Arbeit, weil wir ja in diesem System unser Leben gar nicht anders fristen können als durch Arbeit. Und wenn man dann endlich sich einen Arbeitsplatz erkämpft hat, was macht man dann? Montags morgens, wie begrüßt man sich montags morgens am Arbeitsplatz? Es will wieder nicht Freitag werden. Ja? Alles lacht, aber irgendwo bleibt einem doch das Lachen im Hals stecken, wenn man darüber nachdenkt. Ja, weil was heißt es, ja, dass Millionen Menschen am liebsten 2/3 ihres Lebens, nämlich von montags morgens bis Freitagnachmittag, am liebsten gar nicht erleben möchten? Ja? Wenn ich montags morgens schon sage, es will wieder nicht Freitag werden. Was für ein katastrophales Urteil über diese Arbeitswelt und was die mit uns macht. Was ist es, die Arbeit? Was steckt da dahinter? Warum ist es so verrückt mit dieser Arbeit? Und dazu müssen wir ein bisschen mehr in die Theorie gehen, ein bisschen mehr analysieren. Was ist Arbeit? Und es geht dabei eben nicht um Tätigkeit, um irgendwas Sinnvolles, Schönes, Lustvolles zu machen, sondern es geht um dieses Wortungetüm da, um dieses Prinzip, das uns beherrscht, nämlich um arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können. Dieses Prinzip hat sich erst mit dem heraufkommenden Kapitalismus überhaupt erst durchgesetzt und ist wirksam geworden. Also, anders gesagt, Arbeit heißt, wir müssen einen Großteil unseres Lebens verkaufen, damit wir den Rest fristen können. Um dieses Prinzip geht's. Was ist das? Richtig, ein Schnellkochtopf. Also wer jetzt glaubt, es kommt die Werbeeinlage, nee, das ist nicht die Werbeeinlage. Aber wenn wir uns mal so einen Schnellkochtopf angucken, dann verstehen wir ein bisschen mehr von dem Prinzip Arbeit, das unsere Gesellschaft durchherrscht. Nehmen wir an, Sie haben einen Schnellkochtopf erstanden. Und jetzt machen Sie sich ein wunderschönes Nudel-Gemüsegericht. Schmeckt hervorragend. Die Vitamine sind besser drin erhalten als vorher in dem normalen Kochtopf. Ja. Er ist einfach nur gut. Und Sie machen das in 5 Minuten statt in 20 Minuten. Toll. Was machen Sie mit den gewonnenen 15 Minuten? Sie essen entweder früher oder sie machen einen leckeren Nachtisch oder sie telefonieren mit ihrer Freundin oder was weiß ich, sie machen irgendwas aus ihrem Leben mit den gewonnenen 15 Minuten. Ja, ist doch klar. Das ist doch eine vernünftige Reaktion. Was macht unsere Wirtschaft mit dem Schnellkochtopf? Die sagt, ah, Moment, jetzt machst du aber ein Nudelgericht, zwei Nudelgerichte, drei Nudelgerichte, vier Nudelgerichte. Warum? Naja, du kannst ja jetzt in 20 Minuten vier Nudelgerichte machen, du hast ja jetzt Zeit. Eins dauert nur noch 5 Minuten, jetzt machst du vier Nudelgerichte. Ob du die brauchst, das ist doch gar nicht interessant, ob du die brauchst. Ja? Denn du musst Käufer suchen. Du musst Käufer suchen. Das ist das Prinzip. Und warum muss man Käufer suchen? Weil der Markt entscheidet. Der Markt ist da die oberste Instanz in dieser Gesellschaft. Wir sind alle abhängig vom Markt und sind dem Markt tributpflichtig. Also wir sind voneinander isolierte Wareneigentümer. Und wenn wir nur die eine Ware haben, nämlich die wahre Arbeitskraft, die wir verkaufen müssen, in der Hoffnung, wir kriegen Lohn dafür. Und diese voneinander isolierten Wareneigentümer, die produzieren nicht für ihre Bedürfnisse, sondern wir produzieren für den Markt. Und der Markt entscheidet, ob das, was wir produzieren, von irgendjemand honoriert wird, ob das honoriert wird. Und dieser Markt ist eine vollkommen anonyme Macht. Das ist übrigens auch was ganz anderes als in vorkapitalistischen Gesellschaftsformen, wo es immer eine ganz konkrete Herrschaft gab. Da konnte man sagen, da oben auf der Burg verprasst er meinen Zehnten, der Herrscher. Aber im Kapitalismus herrscht ein ganz abstraktes Prinzip, eine anonyme Macht, und das ist der Markt. Und dieser anonymen Macht sind wir alle untertan. Die Märkte sind die eigentlich Herrschenden im Kapitalismus. Natürlich gibt es welche, die sitzen an der Quelle und die können sich bedienen, und es gibt arme Schweine, die gerade noch froh sein müssen, wenn sie noch Hartz IV kriegen, alles klar. Ja? Aber auch die oben sitzen, sind nicht Herrschende in dem Sinne, dass sie machen können, was sie wollten. Bestes Beispiel, die Krise seit 2008 nicht in den Griff zu kriegen, obwohl sie von einer Konferenz zur anderen chatten, einen Maßnahmeplan nach dem anderen beschließen, und die Krise ist halt nicht im Griff. Also unter Herrschenden stelle ich mir was anderes vor. Sie beherrschen das halt nicht. Letztendlich beherrschen die Märkte uns. Eine anonyme Macht. In der Waren produzierenden Gesellschaft, und das ist eigentlich ein besserer Begriff noch als Kapitalismus, ein treffenderer Begriff, in der Gesellschaft, in der wir Waren produzieren, die wir immer auf dem Markt verkaufen müssen, ist die Produktion von stofflichem Reichtum, also von dem da zum Beispiel, das ist nur Mittel zum Zweck. Es geht nicht darum, sondern es geht um einen abstrakten Reichtum. Um einen ganz abstrakten Reichtum, so wie der abstrakte Markt herrscht, so ist das Ziel der Produktion was ganz Abstraktes, nämlich der Wert. Was ist dieser Wert? Da muss man aufpassen, die Alltagssprache trägt oft mehr zur Verwirrung als zur Klärung bei. Wert und Wertschätzung sind nicht dasselbe. Also dass mir dies und jenes im Leben viel wert ist, ich einen Wert drauf lege, Beziehungen zu anderen Menschen, Erinnerungen und so weiter, das ist vollkommen normal und natürlich. Hier geht es nicht um ideellen Wert, sondern hier geht es um Wert im Sinne des Äquivalenzprinzips. Was ist das Wert, was du mir gibst, und was gebe ich dir dafür? Was gibst du mir, was gebe ich dir? Also das herrschende Prinzip in dieser Ökonomie. Und was macht diesen Wert aus? Und jetzt sind wir wieder bei der Uhr. Das Maß dieses Werts ist die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit für die Produktion einer Ware. Wenn der Schnellkochtopf der Standard ist, und der Standard ist, dass man in 20 Minuten 4 Nudelgerichte produzieren kann, dann bestimmt sich nach dieser Arbeitszeit der Wert. Wenn jemand einen schnelleren Schnellkochtopf hat, der in der gleichen Zeit 8 Nudelgerichte herstellt, dann sinkt der Wert eines Nudelgerichts, und der mit dem alten Schnellkochtopf arbeitet, hat ein Problem, sich am Markt zu behaupten, weil der andere günstiger arbeiten kann. Also, was macht den Wert letztendlich aus? Die Arbeit. Also die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Da kommen wir jetzt etwas näher dem Thema, was diese Arbeit eigentlich wirklich ist. Und was ist Kapital? Was ist denn in dieser Maschine? Was steckt denn da drin? Arbeit, mitunter seit Generationen, Arbeit, Entwicklung, körperliche Arbeit, geistige Arbeit, Intelligenz, Bodenschätze. Ja, das ist jetzt ein Klumpen Gold, das kann lange im Boden liegen, ja, das spielt keine Rolle. Es muss rausgeholt werden, es muss gesäubert werden, es müssen Verfahren entwickelt werden, die man es verwenden kann. Und so Arbeit. Kapital ist nichts anderes als angehäufte Arbeit. Eben diese Arbeit, über die wir heute reden. Ganz wichtig, Kapital ist Arbeit. Deswegen diejenigen, die auch mal dieses Plakat gemacht haben, Arbeit soll das Land regieren, ja, denen muss man sagen, liebe Leute, das tut sie doch schon lang. Ja? Das ist genau das Problem. Und das war übrigens auch das Problem des ehemals existiert habenden Realsozialismus. Da hat man ja nun gemeint, wenn man sozusagen die Macht der Arbeiterklasse hat, dann könne das ganz anders laufen. Aber der Standpunkt der Arbeit ist nicht wirklich systemsprengend. Also man muss natürlich als Gewerkschafter, und ich habe das auch gemacht, und ich mache das auch weiter, muss man natürlich den Standpunkt der Arbeit beziehen. Man muss sagen, wir wollen ordentliche Löhne und wir wollen auch höhere Löhne, wir wollen kürzere Arbeitszeit. Immanent muss man den Standpunkt der Arbeit beziehen, das ist vollkommen klar. Aber wenn man sozusagen raus will aus dem Gefängnis, dann nutzt der Standpunkt der Arbeit nicht wirklich was, weil Arbeit ist Kapital. Und in dieser Waren produzierende Gesellschaft ist nun die Produktion dieses abstrakten Reichtums, dieses Werts, ist Selbstzweck. Und dieser Wert muss sich endlos weiter vermehren, sonst funktioniert das nicht. Aus Wert muss immer mehr Wert werden. Und das sind diese Zwänge, eingebauten Zwänge dieses Kapitalismus. Man spricht auch von der Wertverwertung. Also, dieses Ding namens Kapitalismus, das muss grenzenlos wachsen. Das muss immer weiter wachsen. Sonst wird es problematisch. Kapital muss maximalen Profit rausholen. Es ist ein Missverständnis, ein Irrglaube, dass Kapital Profit rausholen muss. Kapital muss maximalen Profit rausholen, weil nur das Kapital, was in der Runde, in der gnadenlosen Konkurrenz der Einzelkapitale untereinander den maximalen Profit realisiert, ist in der Lage, wieder genug zu investieren an Rationalisierung in die Konkurrenzrunde. Und was produziert wird, vollkommen egal. Hauptsache Wert, Hauptsache Mehrwert, Hauptsache die Maschine aus grenzenlosem Wachstum und Maximalprofit läuft weiter. Das Öko-Auto. Ich bin kein Autofachmann, absolut nicht. Ja? Und ich werde auf der Ebene, jetzt auf der fachlichen Ebene, mich mit Fachleuten darüber auch gar nicht streiten können. Ja? Und ich gestehe zu, dass man vielleicht heutzutage wirklich Autos bauen kann, die jedenfalls sehr viel besser, sehr viel ökologischer sind, als sie das früher noch waren. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, wenn ich dran denke, was allein die Gewinnung von Edelmetallen in China und so weiter für Katastrophen anrichten. Aber lassen wir es beiseite. Ich kann es gar nicht wirklich beurteilen. Nur eins ist vollkommen klar. Ich kann auch die ganze Welt mit Ökoautos zuschütten. Und ich kann, wenn immer Wachstum sein muss, ja, dann haben wir halt irgendwann 8-spurige Autobahnen und 12-spurige Autobahnen. Mit Ökoautos vollgestopfte Städte sind auch nicht lebenswerter und Kinder, die von Ökoautos totgefahren werden, sind auch nicht lebendiger. Ja. Also man kommt überhaupt nicht raus aus diesem Ding, wenn man nicht sagt, der Wachstumszwang ist das Problem. In den 80er Jahren, ich weiß nicht, ob's, da gab es diesen Waschbär-Katalog, so Umwelt-Öko-Versand, der war so dünn. Ich glaube, den gibt es jetzt noch. Ja, genau. Wie dick ist er mittlerweile? Wachstum. Also man kann auch mit Ökoprodukten die ganze Welt zuschütten und Ökoprobleme verursachen. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Das ist die seit 2000 die Kurve der weltweit steigenden Automobilproduktion, also von 2000 bis 2012. Man sieht, es geht schon kontinuierlich hoch und auf einmal wird's Öko. Ne? Da geht's auf einmal runter. Das ist Öko. Es gibt weniger Autoproduktion. Die Natur kann ein wenig aufatmen. Und was war da? Guck mal hin, 2008, 2009, da war Krise. Öko heißt Krise für Kapitalismus. Und das ist das Problem mit dem Ökoauto, wenn man es weltweit, und man muss es immer weltweit denken und nicht sagen, den einen BMW gucke ich, oh, ist der toll. Mag sein, ja. Man muss das System weltweit angucken und es kann kein Ökoauto unter diesen Systembedingungen geben, weil es immer mehr Ökoautos werden müssen. Das ist jetzt aus dem Schulbuch. Es geht um einen Begriff, der da auch den Gymnasiasten sozusagen beigebracht wird. Aber das machen nicht nur die Schulbücher. Das ist dieser Begriff des Humankapitals. Ja. Also die Menschen werden bewertet nach 25 Kennziffern. Ja. Also wie ist der akademische Abschluss, welche Meistertechnikerausbildung haben sie und so weiter, wie hoch ist der Anteil an Hochschulabsolventen und so weiter und so weiter. Alle Menschen sind 15 und 64 Jahren und dann kommen da so Bewertungen raus, ja, wer hat das beste Humankapital, dann sind die Japaner sind vorne, die Finnen kommen als letztes, die Italiener schneiden ein bisschen schlechter ab. Humankapital. Dieses Wort Humankapital, das wissen viele schon gar nicht mehr, hat im Jahr 2004 mal völlig zu Recht den ersten Platz gekriegt bei der Bestimmung des Unworts des Jahres. Ja, da gibt es ja so einen Kreis von Linguisten, die kommen immer ganz gut in die Presse. Die haben das Wort zum Unwort des Jahres erklärt. Das ist jetzt 10 Jahre her. Und also wenn man schon in Schulbüchern diesen Begriff verwendet, dann könnte man vielleicht den Schülern wenigstens auch darauf, können man die Schüler vielleicht wenigstens auch darauf mal hinweisen und die mal eine Arbeit darüber schreiben lassen oder eine Diskussionsrunde machen lassen. Die haben das damals begründet. Humankapital degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten Größen. Diese Aktion, das Wort Humankapital zum Unwort des Jahres zu erklären, hat den vereinigten Aufschrei aller Gralshüter der Marktwirtschaft zur Folge gehabt. Insbesondere an erster Front die Volkswirtschaftsprofessoren. Ja? Und einer jetzt von der Uni Bonn, der hat es dann also auf den Punkt gebracht, wer sowas sagt, ja, der ist ein mentaler Luftverschmutzer und geistiger Totengräber unserer Volkswirtschaft. Aber in dem Begriff Humankapital kommt genau, das ist, wenn man ihn durchdenkt, ein extrem zynischer Begriff, da kommt genau das Problem zum Ausdruck. Auch du bist Kapital, natürlich bist du Kapital, was denn sonst? In der Logik dieses Systems, nicht in der Logik, was ist menschlich, aber nicht in der Logik denken. Ja? Du bist Kapital, was denn sonst? Industrie ist Industriekapital, Betriebe sind Betriebskapital, Tiere sind landwirtschaftliches Kapital und Menschen sind Humankapital. Ist doch klar, alles wird zum Kapital. Und dann in der Betriebswirtschaftssprache oder im Betrieb, dann gibt es dann die Human Resources, es gibt verschiedene Resources, du bist dann halt ein Human Resource. Ja? Und wenn mal zu viel bist und Arbeitsplätze weg müssen, dann ist man halt die personelle Rationalisierungsreserve. Ja, es geht immer um Menschen. Ja? Dann ist die personelle Rationalisierungsreserve. Und wenn man da mal Glück hat, dann gehört man vielleicht irgendwann mal zur Rentnerschwemme. Ja, aber die, wie gesagt, die heute 30-Jährigen werden dieses Glück, wenn es so weitergeht, überhaupt nicht haben. Wie definieren sich Insassen dieser warenproduzierenden Gesellschaft? Und wir sind alle Insassen in dieser warenproduzierenden Gesellschaft. Was antwortet ein Insasse der warenproduzierenden Gesellschaft auf die Frage, was bist du? Ich bin Arzt, ich bin Lokführer, ich bin Lehrerin, ich bin Autohändler, ist klar. Antwortet irgendjemand auf die Frage, was bist du? Vielleicht damit, ich bin Vater oder ich bin einer, der gern wandert, der gern Gärtner, nachdenkt, schwimmt, tanzt und so weiter? Nee. Wir definieren uns über unsere Arbeit. Ich bin meine Arbeit. Und was wir arbeiten, ist von der Systemlogik egal. Wenn wir auf dem Markt die Möglichkeit haben, aufgrund einer besonderen Qualifikation oder einer besonderen Nachfrage, dann werden wir natürlich gucken, in unserem persönlichen Interesse, dass wir eine einigermaßen ansprechende Arbeit noch kriegen, die auch nicht schlecht bezahlt ist, aber vom Prinzip der Arbeit her in diesem System ist es vollkommen egal, was gearbeitet wird und an wann gearbeitet wird. Hauptsache, es gibt Wachstum, Umsatz, Maximalprofit und Arbeit. Das ist der abstrakte Reichtum, der diese Gesellschaft beherrscht. Und das führt dann zu solchen Phänomenen wie diesen. Ja. Geplanter Verschleiß ist ein Massenphänomen. Das Zeug wird schon produziert mit dem Verfallsdatum. Ja. Es ist schon vollkommen klar, immer mehr Dinge, die gehen planmäßig kaputt. Nach 2 Jahren, nach den 2 Jahren Garantiezeit. Weiche Gummisohlen, nicht austauschbare Akkus, billiges Plastik. Zahlreiche Geräte sind so gebaut, dass sie just dann kaputt gehen, wenn die Garantie abläuft. Kaufen für die Müllhalde, ja, Glühbirnen, Nylonstrümpfe, Drucker, Mobiltelefone. Bei den meisten dieser Produkte ist das Abnutzungsdatum bereits eingeplant. Die Verbraucher sollen veranlasst werden, lieber einen neuen Artikel zu kaufen, als den defekten reparieren zu lassen. Die bewusste Verkürzung der Lebensdauer eines Industrieerzeugnisses, um die Wirtschaft in Schwung zu halten, nennt man geplante Obsoleszenz. Soll man merken. Es gibt ja für alles Begriffe, das ist geplante Obsoleszenz. Und dafür arbeiten wir. Dafür sollen wir immer länger arbeiten, Zeug zu produzieren, das möglichst schnell kaputt geht, damit wir noch mehr Zeug produzieren können. Warum? Weil wir Käufer suchen müssen, Käufer suchen müssen, Käufer suchen, der Markt, der Markt, der Markt. Und dafür arbeiten wir dann auch. Das sind jetzt die Höhe der Werbeumsätze bei Google. Das ist nur ein Beispiel, ja, wie seit 2001 bis 2013 die Werbeumsätze explodiert sind. Das heißt, wir arbeiten an der Werbung dafür, dass Zeug gekauft wird, das zu früh kaputt geht. Der Arbeit, Irrsinn. Wie viel Irrsinn, für welchen Irrsinn arbeiten wir, ohne dass unsere Lebensqualität da irgendwie besser würde. Irgendwie besser würde. Hauptsache Wachstum, Wachstum. Einer, der es wissen muss, nämlich der Vorsitzende der Arzneimittelkommission, hält 80% der neuen Medikamente für überflüssig. Das ist, sagt er, für die letzten 20 Jahre kann man sagen, dass nur 20 von 100 Arzneimitteln tatsächlich einen Fortschritt bedeuten. Massen von Arzneimitteln werden weggeworfen. Oder wenn man sich mal die Papiermülltonnen ansieht, die ganzen Möbelprospekte. Ja? Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wofür? Für die Mülltonne. Für die Mülltonne. Und um nochmal zum Ökoauto zu kommen. Ne? Dieser Spruch ist genau das Problem. Wir wissen ganz genau, dass es viel zu viele Autos gibt. Ich meine, das weiß man ja auch. Ja? Aber unser Problem ist, dass es zu wenig BMWs gibt. Das hat ein BMW-Manager irgendwann mal gesagt, aber diesen Satz muss natürlich auch der BMW-Betriebsrat sagen, und zwar, weil er blöd ist, sondern weil er natürlich weiß, dass die Arbeitsplätze davon abhängen. Ja? Also ein Mensch, der halbwegs, und die meisten Menschen sind ja nicht blöd, sondern im Gegenteil, man weiß doch, wie es aussieht auf der Welt. Ja? Und wir wissen alle, dass es viel zu viele Autos gibt, zum Beispiel. Ja? Aber es gibt zu wenig BMWs, weil sonst geht ja unser Betrieb kaputt, unser Standort kaputt und dann geht die Region München kaputt. Oder wenn es um da, ich komme aus Stuttgart, ja, es gibt halt zu wenig Daimler. Was wäre mit der Region Stuttgart los, wenn die Daimler nicht verkauft würden? Und das ist das Problem. Und deswegen arbeiten, arbeiten, arbeiten wir immer mehr, schütten die Welt zu mit Müll ohne Ende, weil es muss verkauft, verkauft, verkauft werden. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, was wir arbeiten, sondern es muss immer mehr werden. Das ist der eingebaute Irrsinn. Empfinden wir diesen Irrsinn als Zwang oder halten wir das für Natur? Finden wir uns damit ab? Oder suchen wir einen Weg in die Freiheit? In der Antike wurde das schon mal anders beantwortet. John Lennon, als ich 5 Jahre alt war, hat meine Mutter mir immer gesagt, dass es das Wichtigste im Leben sei, glücklich zu sein. Als ich in die Schule kam, baten sie mich aufzuschreiben, was ich später einmal werden möchte. Ich schrieb auf, glücklich. Sie sagten mir, ich hätte die Frage nicht richtig verstanden. Ich antwortete ihnen, dass sie das Leben nicht richtig verstanden hätten. Und jetzt kommen wir nochmal zum Aristoteles und diesem Zitat, das ich vorhin schon mal gebracht habe. Denn freilich, wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen könnte, wenn also auch das Weberschiff von selber webte und der Zitterschläge von selber spielte, dann brauchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Was sagt er denn da genau? Wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen könnte. Was ist denn das? Das ist der Traum von der Automatisierung. Das ist der Traum, dass wir eine Automatisierung haben, die Werkzeuge das selber erraten und machen. Ja? Damit wir diese ganze Knechterei, Schufterei loswerden. Und heute kann jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen. Wir leben heute in der Zeit, von der Aristoteles nur träumen konnte und die Menschen damals. Wir leben in der Zeit, ja? Wir haben diese Automatisierung. 3D-Drucker, genial. Das gute Leben für alle steckt im Schnellkochtopf. Denn wir können heute mit weniger Arbeit denn je, mehr Reichtum denn je produzieren. Mit der Mikroelektronik, die seit den 70er Jahren explodiert ohne Ende, wird Arbeit in einem gigantischen Ausmaß überflüssig, wie das vorher überhaupt nicht vorstellbar war. 1924 hat man für die Produktion eines Ford T, also dieses ersten Fließbandautos, 813 Arbeitsstunden pro Stück benötigt. Also vom Reißbrett bis zur Lackierung 813 Arbeitsstunden in einem Ford T. Heute, die Zahl ist auch schon wieder ein bisschen veraltet, ja. Vor ein paar Jahren hat man für die Produktion eines Ford Fiesta noch 12 Arbeitsstunden benötigt. Und der Ford Fiesta ein bisschen komplizierter als der Ford T von vor 90 Jahren. Mit 20 Leuten kann man heute in einem Jahr 10.000 PCs herstellen. Das heißt, in einem PC sind gerade noch mal 3 Arbeitsstunden drin. Ja? Das sind doch herrliche Zustände. Ja? Wie kann es da sein, dass wir unter diesen Bedingungen immer länger arbeiten sollen? Das ist doch Irrsinn. Das ist doch der helle Wahnsinn. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen, die anderen sind arbeitslos. Und aus endlich überflüssiger Arbeit werden überflüssige Menschen. Im Sinne der Logik dieses Systems. Also kein Mensch ist überflüssig, aber von der Logik des Systems her werden die Menschen überflüssig, anstatt dass die überflüssig werdende Arbeit zum besseren Leben führt. Und davor hat man Angst. Und natürlich hat man Angst davor. Bloß nicht überflüssig werden. Irgendwie Arbeit ist Sinn. Ja? Ein erschütternder Bericht finde ich in Spiegel Online gefunden, wo da haben welche mal diese Pfandsammler befragt und eine Untersuchung gemacht, warum sammeln Leute Pfand? Und es kam heraus, dass für viele überhaupt nicht das Finanzielle im Vordergrund steht, sondern sie wollen irgendeinen Sinn im Leben finden und irgendeine Tätigkeit machen, die irgendwie an Arbeit erinnert. Ist das nicht erbärmlich? Und dann gibt es eine ganz tolle Entwicklung, wo man vor 20, 30 Jahren noch gesagt hat, Mensch, super, ja. Also wenn ich mir vorstelle, 70er Jahre, mein Chef hat gesagt, ach, du musst gar nicht kommen, du musst nicht am Arbeitsplatz sein. Also, was ist denn jetzt los? Ja? Ist die Revolution ausgebrochen und so? Das ist jetzt anders. Jetzt Microsoft schafft die Anwesenheitspflicht ab und immer mehr Firmen machen das und so weiter. Ist doch toll. Jetzt bricht aber das Paradies aus, oder? Ich muss gar nicht mehr am Arbeitsplatz sein. Ja? Aber warum machen sie das? Ja? Weil die Arbeit sich durch das ganze Leben zieht. Du musst zwar nicht mehr an deinem Arbeitsplatz sein, aber die ganzen 24 Stunden tendenziell, die du am Tag hast, sind Arbeit. Du musst ständig zur Verfügung stehen. Also, tut, was ihr wollt, aber seid produktiv. Das ist so seit einiger Zeit schon der Spruch des Managements. Wie ihr das macht, dass immer mehr rauskommt, wie ihr das macht, dass immer mehr Wachstum rauskommt, wie ihr das macht, dass wir den maximalen Profit realisieren, ist vollkommen egal. Aber tut's und seid produktiv, weil wer nicht produktiv ist, der ist der Verlierer, der ist weg. Und das führt dazu, dass eine scheinbare Befreiung tatsächlich das Ergebnis hat, dass wir in der entgrenzten Arbeit leben. Deswegen vorhin, ja, im Urlaub arbeiten, E-Mails lesen, abends, nachts noch E-Mails lesen, ständig nur noch arbeiten. Oder das Neueste, jetzt bei Apple und Facebook und andere werden nachziehen oder haben schon nachgezogen, dass Mitarbeiterinnen das Einfrieren der Eizellen bezahlt wird, ja, weil das ist die Frage, also Karriere oder Kind, ja, und statt auf die naheliegende Antwort zu kommen, ja, wenn unter den Bedingungen der Arbeitsproduktivität müssen wir alle viel weniger arbeiten und das würde dann natürlich auch Frauen ermöglichen, mit Ende 20, Mitte 30 Karriere zu machen, ohne ein Kind zu kriegen, steht da, komm, wir machen was ganz Tolles, wir lassen deine Eizellen, wir bezahlen dir sogar noch, ja, damit du Karriere machen kannst und irgendwann, wenn sie dann 40 oder 50 ist, merkt sie vielleicht, dass ein pubertierendes Kind mit 15 Jahren vielleicht keine 70-jährige Mutter haben sollte und dann ist es halt zu spät. Ja. Es kommt unter der Überschrift her, Freiheit, ist aber im Grunde der eigentliche Impuls ist, die Leute endlos verfügbar zu machen, für diesen Verwertungsprozess. Bronnie Ware, eine Amerikanerin, hat ein sehr spannendes Buch geschrieben, das es meines Wissens noch nicht in Deutsch gibt. Ich habe das einmal einen Sentenz jetzt am Deutschen übersetzt. Sie hat nämlich mit alten Leuten geredet in ihren letzten Wochen vorm Tod und hat ihnen die Frage gestellt, was bereuen sie am meisten in ihrem Leben? The top 5 regrets of dying. Und da kommt ganz, ganz oft, ich habe viel zu viel gearbeitet. I wish I hadn't worked so hard. Ein 86-jähriger Mann sagt, tief in meinem Herzen weiß ich habe zu hart gearbeitet. Nicht nur wegen meiner Frau, auch wegen mir. Ich wünschte, ich hätte mich nicht darum gesorgt, was andere von mir denken, so wie ich es jetzt tue. Ich frage mich, warum wir bis zu unserem Ende warten müssen, diese Dinge zu erkennen. Und er steht nicht allein. Niemand sagt auf seinem Sterbebett, ach, wäre ich doch bloß länger im Büro geblieben. Wer betrügt uns um das gute Leben? Na, letztendlich wir selbst. Wir selbst betrügen uns um das gute Leben. Nämlich solange wir an die Alternativlosigkeit der bestehenden Verhältnisse glauben. Empfinden wir die Arbeit als Zwang? Finden wir uns damit ab? Oder suchen wir einen Weg in die Freiheit? Und da ich ein krankhafter Optimist bin, ein paar erfreuliche Nachrichten am Schluss, die ich wirklich für erfreulich halte. Auch wieder Schlagzeilen. Auch wieder Schlagzeilen. Dickes Auto, eher peinlich. Geht um Auffassungen von jungen Menschen, was im Leben wichtig sei. Generation Y, wollen die auch arbeiten? Junge Beschäftigte verlangen eine neue Arbeitswelt, sonst ziehen sie weiter zum nächsten Spruch, zum nächsten Job. Ihre Ansprüche werden immer größer. Jugend findet Autos nicht mehr sexy, Statussymbol von gestern. Ich will nicht arbeiten, wir arbeiten zu viel, meint Leser Tobias Häfele. Dabei gäbe es viel wichtigere Dinge als Karriere, Erfolg und Wettbewerb. Jugend und Beruf, Karriere ist nicht mehr so wichtig. Der Tag hat 24 Stunden, idealerweise schlafen wir 8 davon. 3 Stunden gehen für unvermeidliche Dinge wie Hausarbeit, Toilettengänge, Duschen und Nahrungsaufnahme drauf. Zählt man noch Arbeitszeit und Anfahrtswege dazu, sind mindestens 20 Stunden des Tages verschwunden. Es bleiben noch 4 Stunden zum Leben. Ich möchte, dass im Zentrum meines Lebens Dinge stehen, die ich gerne mache, die mich bewegen oder begeistern. Davon gibt es mehr als genug, schreibt ein 20-Jähriger. Wieder die Welt. Generation Relaxed übernimmt Führungsetagen. Für junge Menschen in Deutschland steht das Privatleben weit über Karriere, Geld und Macht. Stattdessen wollen sie privates Glück finden und sich verwirklichen. Wie soll dieses Berufsleben aussehen? Ist nun ganz schöne Entwicklung da. Oh, ne? Auszubildende, faul, ohne Disziplin, kein Interesse. Ja, die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat da eine Umfrage gemacht. Ja, und was für fürchterliche Auszubildende das doch sind. Die junge Generation sei zwar leistungsbereit, suche jedoch stetig die kreative Herausforderung und den Sinn einer Aufgabe. Notwendigen Routinearbeiten steht sie eher kritisch gegenüber. Unglaublich, die haben ja Ansprüche ans Leben. Unglaublich. Oder hier. Junge Leute, aus meiner Sicht sind viele Leute jung, also sagen wir Leute um die 40, 35, 40, ja, die Konzernmanager waren, im Management waren, die große Karrierechancen hatten und die jetzt bewusst aussteigen. Obwohl sie große Chancen hätten, aber die sagen, nee, diese Mühle machen wir nicht mehr mit. 2 junge Unternehmensberater wagen den Absprung und gründeten eine Jobbörse für frustrierte Konzernarbeiter. Die Escape Manifesto, gibt es ein schönes Buch dazu, Bericht von einer jungen Frau Mitte 30, die ganz große Karrierechancen hat. Vor 3 Wochen bekam sie, Frau Mühldorfer, eine E-Mail von einem Headhunter aus England. Er bot ihr eine Stelle in einem Energiekonzern an. 70.000 Euro Jahresgehalt plus Firmenwagen. Sie lehnte ab. Klar, bei meinem Lebenslauf wäre das der nächste logische Schritt, sagt Mühldorfer. Aber ich bin nicht mein Lebenslauf. Meine wirklichen Interessen stehen da nicht drin. Der Headhunter ließ nicht locker. Ob der Job nicht wenigstens mittelfristig was für sie wäre, ihre Träume, könne sie nach der Konzernkarriere immer noch verfolgen. Kind kann sie dann irgendwann auch noch kriegen, lässt sie ihre Eizellen einfrieren. Ne? Mühldorfer antwortete ihm per Mail: Ich bin für diese Stelle nicht die Richtige. Alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer Suche. Ich hoffe, Sie lieben, was Sie tun. Laien tauschen Schenken. Interessant. Die sogenannten Fahrzeuge sind zu 99% Stehzeuge. Das ist Nachricht. Die stehen nur rum. Ja, die nehmen Platz weg. Ja. Man kann also Autos viel effektiver nutzen. Dazu braucht aber nicht jeder ein Auto. Das ist nur ein Beispiel. Wenn so ein System effektiv sich durchsetzen würde, hieße das natürlich, viel, viel weniger Autos werden produziert. Ja. Aber dann müssen wir auch viel, viel weniger arbeiten, um diese Autos zu produzieren. Wo ist das Problem? Und das ist die Frage, die im Grunde genommen sprengend ist, dass wir uns überlegen, was ist eigentlich Lebensqualität? Habe ich lieber 3 Armbanduhren oder habe ich mehr Zeit? Möchte ich Ruhe, Schlaf, Ausgeglichenheit, Müßiggang, Erlebnisfähigkeit opfern, um Karriere zu machen und dem Geld hinterher zu hetzen? Möchte ich zu den 20 Millionen Menschen in Deutschland gehören, die an Schlafstörungen leiden? Wie lange hält mein Glück eigentlich an, nachdem ich shoppen war? Was will ich wirklich? Nützliche, sinnvolle, lustvolle Tätigkeit statt Arbeit. Darum geht's. Die Voraussetzungen sind besser denn je. Und wer es nicht glaubt, dem sei gesagt, die Arbeit geht sowieso unter. Aber er hat überhaupt keine Chance mehr. Die Welt. Technik wird jeden zweiten in Deutschland ersetzen. Künstliche Intelligenz und Roboter verändern die Arbeitswelt gravierend. Eine Studie zeigt, jeder zweite Deutsche könnte seinen Job durch den technischen Fortschritt verlieren. In Rumänien noch mehr. Mehr als die Hälfte der Jobs hierzulande ist damit vom technischen Wandel bedroht. Eine Gesellschaft, die so eine schöne Entwicklung als Katastrophe betrachten muss, die kann nicht gut organisiert sein. Die muss katastrophisch organisiert sein. Deswegen Arbeitszeitverkürzung jetzt, und zwar massive Arbeitszeitverkürzung. Und das wäre möglich. 30, 20, 10 Stunden Woche. Rente mit 40. Für alle. Das ist alles im Schnellkochtopf drin. Wenn die Sache vernünftig organisiert ist. Also werden wir halt mentale Luftverschmutzer und geistige Totengräber unserer Volkswirtschaft. Vielen Dank.